Im Zentrum Stockholms, gleich hinter dem königlichen Park, entsteht ein ungewöhnliches Gebäude. Ungewöhnlich groß, ungewöhnlich elegant, ungewöhnlich teuer. 125 Räume. Konferenzsäle, Büros für Angestellte und Direktoren, Zimmer für Personal, ein Museum, einige stilvoll eingerichtete Privaträume, ein Speisezimmer, ein Schlafzimmer, ein Salon, ein Raum der Stille. Ivar Kreuger baut eine Firmenzentrale, die kaum kleiner ist als das Schloss des Königs. Er nennt sie den Zündholzpalast. Und niemand will dem widersprechen, denn es ist tatsächlich ein so herrschaftliches Gebäude wie kaum ein zweites in Schwedens Hauptstadt. Von hier aus regiert und erweitert der Zündholzkönig fortan sein Reich. 2 bis 3 Stunden Schlaf gönnt er sich täglich, die übrige Zeit wird gearbeitet. Er hat weder Familie, noch ist er verheiratet. Sein Liebesleben spielt sich in verschwiegenen Affären ab, die eher der Ablenkung und Entspannung dienen, als auf den Hafen der Ehe zuzusteuern. Sein Leben gehört einzig seiner großen Idee, die jetzt verlangt, in die Zündholzmärkte Asiens und Europas zu expandieren. Das stellt sich jedoch schon bald deutlich schwieriger dar als die so stürmisch vollzogenen Eroberungen in seinem Heimatland. Viele nationale Regierungen haben das Potenzial eines Streichholzmonopols als verlässliche Einnahmequelle längst selbst entdeckt und Staatsmonopole errichtet. Behindert durch hohe Einfuhrzölle sind Kreugers Streichhölzer dort nicht konkurrenzfähig. Das ist ärgerlich, aber nicht ausweglos. Denn schon bald hat der schnelle Stratege einen neuen Plan erdacht. Wenn er die Ware nicht einführen darf, muss er sie eben vor Ort produzieren. So reist er wieder und spricht mit Streichholzfabrikanten in Asien und Europa über den Verkauf ihrer Fabriken. Manche lassen sich überzeugen, andere einschüchtern. Und besonders hartnäckige mit Kaufpreisen umstimmen, denen sie nicht widerstehen können. Die notwendigen finanziellen Mittel für diese Zukäufe werden einerseits aus den Gewinnen seiner real existierenden Streichholzindustrie bestritten und andererseits aus Erlösen neuer Aktienemissionen. Wertpapiere der Kreuger und Toll sind nach wie vor leicht an den Mann zu bringen. Denn längst heißt es Land auf, Land ab. IK hat immer Erfolg. Und da er stets und zuverlässig ansehnliche Dividenden zahlt, ist sein Ruf als Garant für Wachstum, Wohlstand und Erfolg unerschütterlich. Dass er die stattlichen Dividenden in nicht unerheblichem Maß aus Krediten finanziert, weiß niemand. Und wie niemals jemand vor ihm, weiß er, das zentrale Problem, dieses System so geheim und perfekt zu managen, dass es auf viele Jahre hinaus auch niemand in Erfahrung bringen, nicht einmal vermuten wird. Das zentrale Problem dieses Systems heißt Geld. Ein ständiger Zustrom frischen Geldes, der durch immer neue Wertpapieremissionen sichergestellt werden muss. Der schwedische Aktienmarkt ist für Kreugers permanent wachsenden Kapitalbedarf mittlerweile jedoch zu klein geworden und der Europas zu träge. Die wirklich große Welt des Geldes liegt ohnehin, das weiß er schon lange, in Amerika. Bevor er die Reise dorthin antritt, zieht er sich ein weiteres Mal in den Raum der Stille zurück. Die Frage, die ihn dieses Mal beschäftigt, lautet: Wie rätselhaft muss ein Genie sein? Im ersten Moment mag es verwirrend erscheinen, dass ein Geschäftsmann seines Formates seine kühl kalkulierenden Gedanken um dieses Thema kreisen lässt. Doch er hat längst erkannt, dass er neben seinen finanzmathematischen Fähigkeiten auch über eine hohe Begabung verfügt, die Menschen glauben zu machen, was sie glauben sollen. Als er an Bord eines komfortablen Ozeandampfers im Spätsommer des Jahres 1922 den Atlantischen Ozean mit Ziel Amerika überquert, inszeniert er folgerichtig und geschickt das erste Kapitel einer Saga, die später die Kreuger-Legende genannt werden wird. Wann immer einer der wohlhabenden Passagiere des Schiffes den Wunsch äußert, den Funkraum zu benutzen, um eine Nachricht abzusetzen, geschäftlich oder privat, wird er freundlich, aber bestimmt abgewiesen. Herr Kreuger hat den Funkraum für die gesamte Überfahrt gemietet. Tatsächlich lässt der Mann aus Schweden, der kaum schläft, die Funker fast rund um die Uhr arbeiten. Zunächst herrscht Empörung unter den Passagieren. Mit der Zeit aber wandelt sie sich in bewundernden Respekt. Dieser blasse, elegante, unnahbare Herr, der nur wenig spricht und ununterbrochen beschäftigt ist, muss ein sehr erfolgreicher und bedeutender Mann sein, obwohl man zunächst kaum etwas über ihn in Erfahrung zu bringen vermag. Mit der Zeit jedoch entstehen Gerüchte, genährt von durchsickernden Informationen darüber, wer die Adressaten seiner Nachrichten sind. Persönlichkeiten der internationalen Hochfinanz. Kreugers unablässig gefunkte Depeschen haben in der Tat Geschäftliches zum Inhalt. Einen Wust von Ideen, Skizzen und Gedanken zu Finanzkonstrukten, die zu dieser Zeit alles andere denn alltäglich sind. Kaum einer der Empfänger versteht sie wirklich, doch sie klingen interessant und lassen ihn als einen Mann erscheinen, mit dem man sich unterhalten muss. So eilt Ivar Kreuger, noch während er sich auf dem Ozean befindet, der Ruf voraus, dass da ein brillanter, außergewöhnlicher Finanzvisionär auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Amerika ist. Seine ersten Gespräche in New York nutzt er zur Sondierung. Er will wissen, wie die mächtigen Geldbarone Amerikas auf seine Ideen reagieren. Was er ihnen erzählt, ist nie die ganze Geschichte. Was immer sie davon verstehen, klingt ihnen zunächst eigenwillig. Nach kurzer Zeit aber finden sie es genial und sagen zu, seine Pläne zu unterstützen. Sie sind vor allem beeindruckt von seinem enormen Wissen und seiner Fähigkeit, sich alles zu merken. So fällt es ihm nicht schwer, sie mit komplizierten Gedankengebäuden und Konstrukten bis zum Schwindel zu faszinieren. Bald schon weiß er daher nur zu gut, wie gewitzt, souverän und schlau die Männer der Wall Street sind und ist ob ihrer Naivität überrascht. Er ist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, umgeben von den richtigen Mitspielern. Wenige Tage später lädt er einen ausgesuchten Zirkel zu einem verschwiegenen Treffen, um seinen wahren Plan zu enthüllen. Die Schaffung eines Weltmonopols für Zündhölzer. Dazu wird er mehrere Staatsmonopole, vornehmlich in Europa, unter seine Kontrolle bringen. Es ist eine verwegene Strategie. Doch er versteht es, die anwesenden Bankiers Satz für Satz in seinen Bann zu ziehen. Nach dem Weltkrieg stecken einige europäische Staaten in massiven Schwierigkeiten. Sie haben so viele Kredite aufgenommen, dass die Banken nicht länger mitspielen, weitere Kredite verweigern. Damit ist es an der Zeit, einen Weg einzuschlagen, der vorher noch nie beschritten wurde. Er selbst, ein privater Unternehmer, wird die benötigten Kredite gewähren. Im Gegenzug erhält er das staatliche Zündholzmonopol für die Dauer von 80 Jahren. Die Einnahmen aus diesem weit in die Zukunft reichenden Geschäft werden aufgeteilt. 50% der Einnahmen werden verwendet, um den Kredit zurückzuzahlen. Die zweiten 50 fließen an Ivar Kreuger bzw. das Unternehmen, das er zu diesem Zweck gründet. Er nennt es die International Match Corporation und will sie mit Hilfe der anwesenden Bankiers aus der Taufe heben. Eine Rendite von 50%, garantiert für den Zeitraum von 80 Jahren. So etwas hat die Finanzwelt noch nicht gesehen. Zwei in der Euphorie beinahe nebensächlich erscheinende Fragen sind zu diesem Zeitpunkt noch offen. Welche Staaten hat der Magier im Visier und wie will er die Staatskredite finanzieren? Die Antwort auf die erste Frage lautet Land X. Er habe, so führt er bedeutungsvoll aus, die Sache bereits unter Dach und Fach. Die entsprechenden Papiere lagern in einem Safe in Stockholm, unterschrieben und rechtskräftig. Nichts vermag die Bankiers jetzt noch davon abzuhalten, ihn für einen echten Teufelskerl zu halten, der die Welt aus den Angeln zu heben vermag. Was ihnen gerade eröffnet wurde, bedeutet den Eintritt in ein neues Zeitalter der Finanzmärkte. Eine Welt voll fantastischer Möglichkeiten, ein Universum aus Profiten. Auf die zweite Frage, wer soll das bezahlen, fällt die Antwort nicht minder souverän aus. Ivar Kreuger beabsichtigt, Aktien der International Match Corporation auszugeben und eine festgelegte Dividende in beispielloser Höhe zu garantieren. Die überaus langfristig anfallenden Traumzinsen machen das problemlos möglich. Das Volk Der amerikanische Bürger soll die Möglichkeit erhalten, diese Wertpapiere zu zeichnen und teilzuhaben an dem neuen, sensationellen Geschäftsmodell. Zwei Dinge hat Ivar Kreuger den Wall Street Bankern nicht erzählt. Sie haben auch nicht danach gefragt, weil sie nicht im Traum daran dachten, es könnte notwendig sein. Sie werden lange nicht fragen, weil sie sich nicht vorstellen können, irgendetwas an dem, was der große Visionär ihnen erzählt, könnte einer Überprüfung eventuell nicht standhalten. Nein, sie alle würden für ihn die Hand ins Feuer legen. Das Erste, was er ihnen verschweigt, betrifft den Staatsvertrag mit Land X, der als Grundlage für die Emission des ersten großen Aktienpakets der International Match Corporation dient. Dieser Vertrag hat einen Makel. Er ist in seinem Umfang eigentlich nicht der Rede wert. Ein unbedeutend kleiner Betrag für einen unbedeutenden kleinen Staat, der die Masse der Aktien, die an die Börse gebracht werden sollen, in keiner Weise rechtfertigt. Doch das weiß ja niemand, und Ivar Kreuger legt großen Wert darauf, dass der Name des Landes so lange wie möglich nur ihm allein bekannt ist. Für alle anderen muss er Land X bleiben. Können Sie sich auch nur ansatzweise vorstellen, weiß er jeden Neugierigen mit großer Geste ins Vertrauen zu ziehen, was passiert, wenn das bekannt wird? Die diplomatischen und politischen Verwicklungen sind unabsehbar. Ganz zu schweigen von den finanzpolitischen Komplikationen, die entstehen, wenn die kreditgebenden Banken in Europa davon etwas erfahren. Die Bankiers verstehen durchaus und versichern ihre Verschwiegenheit. Das Zweite, das der Schwede den Amerikanern verschweigt, ist der Umstand, dass die riesigen Summen, die durch die Aktienausgabe der International Match Corporation hereinkommen, an andere Firmen weitergeleitet werden. Firmen, die allein Ivar Kreuger gehören und in der Schweiz oder Liechtenstein ihren Sitz haben. Dort angekommen, treten die Gelder wenig später eine verwirrende Reise durch eine Vielzahl weiterer Unternehmen an, die ebenfalls ausnahmslos ihm gehören. Neben dem großen Plan, der Beherrscher aller Zündhölzer der Welt zu sein, verfolgt er nämlich ein weiteres Ziel. Noch gewagter, undurchsichtiger und ruchloser als alles, was die Welt bisher von ihm gesehen hat.